WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema, und das Thema heißt auf offener Straße. Und ich möchte gerne von euch wissen, was euch auf offener Straße schon passiert ist. Vielleicht ein Verbrechen, vielleicht ein Unfall, vielleicht ist euch ein Stalker immer wieder begegnet auf der Straße, vielleicht aber auch ein Exhibitionist, oder vielleicht seid ihr selbst einer und mögt darüber erzählen. Vielleicht ist auf offener Straße irgendwas anderes Sexuelles schon passiert mit euch oder vor euren Augen. Oder vielleicht arbeitet ihr auf der Straße, Stichwort Huren und Stricher, oder vielleicht seid ihr sogar obdachlos. Also, es gibt sicher viele Aspekte zu diesem Thema, und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch auf offener Straße. Was ist euch auf offener Straße schon passiert und widerfahren? 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Serkan, 25. Hallo Serkan. Hallo Domian. Du hast dich zu dem Thema gemeldet. Warum? Was ist dir schon passiert auf offener Straße? Ja, ich bin auf offener Straße, auf einer belebten Straße zusammengeschlagen worden. Mhm. Wann war das? Das war vor circa 7 Jahren. Beschreib mal genau, was da passiert ist. 7 Jahre? Da warst du, du bist... Da war ich 18, so 17, 18. Ja. Mhm. Und ich war halt in einer Galerie unterwegs. Und weil halt so viel los war, dachte ich mir, ich nehme eine Abkürzung durch ein Parkhaus. Mhm. Die Abkürzung genommen, bin aus der Tür raus, also bin ich den Treppenhaus runter, und dann sind mir, also ich bin auch aus dem Parkhaus raus, und da war halt so eine, da waren so 20 Treppen, die mich, also die mich getrennt haben von der Fußgängerzone. Ja. Und auf dieser Treppe waren 6 Jugendliche, circa, ich weiß nicht mehr genau, so, es waren auf jeden Fall so zwischen 5 und 7, und da war noch einer dabei, der war etwas älter, so, und sagen wir mal, zwischen 30 und 40 war der. Mhm. Und die hatten halt so ein altes Radio, so ein Ghetto-Blaster. Ja, nochmal die Frage. Die anderen, die jüngeren Jugendlichen, wie alt waren die ungefähr? Ich sag mal so zwischen 16 und 20, so okay. Höchstens. Mhm. Und die haben halt so Nazi-Propaganda gehört. Sprich so alte Reden von Hitler und alles. Und halt so andere von, keine Ahnung, halt auf jeden Fall diese... Das, Musik hatten auch Springerstiefeln und so an. Das hast du in der Kürze der Zeit erkannt, dass die Nazi-Reden hören? Ja, sicher, das ist ja so ein, diese alten Sprach, diese Aufnahmen, die vergisst man ja nicht. Gut, aber wenn ich ja vorbeiginge und ich würde so eine alte Aufnahme hören, muss man ja nicht sofort kapieren, dass das eine Nazi-Rede ist. Aber egal. Doch, wenn es um Juden und so alles geht und du gleich so einen ganzen Satz hörst, dann... Okay, wenn du so einen ganzen Satz aufgeschnappt hast, okay. Ja, ich war ja nicht, und auf jeden Fall wollte ich halt vorbeilaufen, und da war erstmal so eine Lücke zwischen der Treppe, da wollte ich duschen, dann, die saßen ja da, Bier trinkend und so, und da haben sie so die Schulter zusammengelehnt, dass ich nicht durch konnte. Und dann meinten die ja, auf dem deutschen Boden, auf dem ich mich bewege, sollte ich doch Steuern an die zahlen. Wir hören es ja schon in deinem Namen, dass du wahrscheinlich südländisch aussiehst. Ja. Das heißt, das war denen gleich klar, dass du Wurzeln hast, die nicht in Deutschland liegen. Ja, klar. Mhm. So, dann haben die deinen Satz gesagt, und wie ging es dann weiter? Und ich war halt damals so ein Draufgänger-Typ. Mhm. Ich bin jetzt auch nicht schmächtig oder so, ich bin 1,90 Meter breit gebaut. Ja. Hat auch damals Sport gemacht, und so, da meinte ich jetzt zu dem Älteren, der das gesagt hat, also zu diesen Erwachsenen, meinte ich, wir könnten das noch anders klären, Mann gegen Mann, und diese Jugendlichen, die dabei hatte, zu denen habe ich gesagt, ihr beeindruckt mich überhaupt nicht, wir können das so klären, eins gegen eins. Und dann meinte er wäre einverstanden damit, mal aufgestanden, und ja, bevor der halt seinen Schlag ausführen konnte, ich habe ja damals auch geboxt und so, und ich wusste, dass er halt, ich wusste mich zu wehren. Ja. Also warst du bevor ihm... er seinen Schlag versetzen konnte, habe ich ihm einen auf die Nase gegeben. Also ich wollte das auch, ich wollte ihn wirklich jetzt nicht auf die Nase hauen. Ich wollte ihm einfach ins Gesicht hauen. Ja. Und wollte einfach, ich wollte einfach nur nach Hause. Auf jeden Fall hat er direkt angefangen zu bluten. Mhm. Und ich habe dann, ich weiß nur noch, ich habe nur noch Fäuste gesehen. Fäuste, Tritte, da kam einer angesprungen, hat mich direkt in den Bauch getreten. Das heißt, die anderen haben sich nicht rausgehalten von wegen Mann zu Mann, sondern ja, die haben dann in einer Überzahl auf dich eingeschlagen. Aber vom Feinsten. Ich lag auf dem Boden und die haben reingetreten in die Rippen, auf den Kopf. Einer hat versucht, von der Treppe aus, von 3-4 Stufen aus hochzuspringen und auf meinen Schädel zu, mit seinen Springstiefeln auf meinen Schädel zu treten. Mhm. Ich konnte Gott sei Dank etwas nach links mit meinem Kopf, so dass der nur meine Schläfe geschliffen hat. Das heißt, wenn er dich getroffen hätte, wärst du vielleicht tot. Dann wäre es auf jeden Fall, da wäre ich wie eine, wäre mein Kopf wie eine Wassermelone geplatzt, auf jeden Fall. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte, Domian, also. Das Schlimme an der ganzen Geschichte war für mich noch schlimmer, fast noch so schlimm wie die Schläge. Diese Leute, diese Gaffer auf der Brücke, die nur zugesehen haben. Mhm. Also ich verlange von keinem, der soll wirklich sich in Gefahr bringen oder so durch so eine Aktion, jetzt bis dazwischen zu gehen. Aber zumindest das Handy nehmen und die Polizei rufen, das wäre doch drin gewesen. Ja, das hören wir ja leider Gottes immer und immer wieder, dass die Leute gaffen und eben nicht Hilfe leisten. Wie lange und das haben... Das waren ja nicht ein, zwei Leute, Domian. Das waren mindestens zwischen 30 und 40 Leute, die da Schaulustige, noch Jugendliche, die sich darüber lustig gemacht haben. Mhm. Und, also keiner hat dir geholfen? Nein, es hat mir wirklich keiner geholfen. Keiner hat die Polizei angerufen? Nein, und das Schlimme ist, die haben ja nicht von mir abgelassen. Wie lange haben die dich malträtiert? Es ging, die haben mich gequält. Es kam ja noch eine Aussage von einem. Wir sollten, das war ja direkt neben einem Fluss. Hm. Und es kam eine Aussage von einem, der meinte, ja komm, wir schmeißen ihn mal in den Fluss, damit er nicht mehr so stinkt. Hm. Wann und wie haben sie dann von dir abgelassen? Also er klang ein Martinshorn. Da dachte ich, oh, ich komme hier doch irgendwie lebend raus. Hm. Also so voller Hoffnung, dass das jetzt aufhört. Hm. Aber dieser Martinshorn erklang nicht für mich, aber das war halt Glück und Unglück. Ach so. Weil diese Jugendlichen dann natürlich dachten, es wäre die Polizei. Ne? Ich verstehe. Und dann haben sie von dir abgelassen. Ja, aber der Krankenwagen, der war nicht für mich gedacht. So, dann waren die Jugendlichen, die hatten gedacht, jetzt kommt irgendwie Polizei oder was auch immer. Und dann sind die abgehauen alle? Die sind abgehauen, aber trotzdem hat keiner nicht mal einen Krankenwagen gerufen für Moment, mich. Moment, jetzt stelle ich mir das vor. Die hauen ab. Du liegst verletzt am Boden. Ja, mein T-Shirt voller Blut komplett. Also ich hatte ein gelbes T-Shirt angehabt. Was passierte dann? Wer hat dann die Polizei oder den Krankenwagen benachrichtigt? Niemand. Ja, du musst ja irgendwann... wie ging es denn weiter? Ja, ich bin dann aufgestanden. Irgendwie, also das, mir war erst so schwummrig. Ne? Also mir war erst schwummrig, als ich aufgestanden bin. Etwas so neblig, das rechte Auge, das war so ein bisschen verdutzt. Ich habe dann versucht, halt so mit meinem Auge das Blut so wegzuwischen. Mhm. Konnte dann mit dem rechten Auge ein bisschen etwas sehen. Und das Gute halt an der ganzen Geschichte war, dass ich nicht weit von der Stadt gewohnt habe. Es waren zwei Blocks. Also im Klartext, es hat wirklich niemand einen Krankenwagen angerufen? Es hat keiner. Du hast dich aufgerafft? Ich bin sogar an denen vorbeigelaufen, Fumian. Und wo bist du dann hingelaufen? Ich bin gelaufen bis zu meiner Haustür. Also natürlich haben unterwegs mich Leute gesehen, aber da hat keiner gesagt, ist alles in Ordnung, solchen Krankenwagen rufen gar nicht. Ich habe mich irgendwie hingequält. Du bist dann nach Hause gelaufen? Ich bin nach Hause. Bist du denn dann auch in ein Krankenhaus noch gefahren? Ja, meine Mutter war gerade auf dem Balkon, hat Wäsche aufgehangen, die hat mich von Weitem gesehen, war natürlich erschrocken. Die hat ja mein T-Shirt gesehen, das voller Blut war. Mhm. Da bin ich ins Krankenhaus gekommen. Dann. Welche Verletzungen hattest du denn? Oh, dumm, ja. Also wenn ich die aufzähle. Also erstmal war meine Nase komplett gebrochen. Mhm. Also die war, also die obere Seite, die war komplett verschoben. Mhm. Also der Oberknochen, ne? Mhm. Erzähl mal so die einzelnen Sachen auf und nicht zu detailliert, damit ich mir so einen Überblick mache. Die Nase war komplett kaputt oder verschoben. Was noch? Ja, der Schädel war so aufgesplittet auf der rechten Seite. Da ist jetzt halt so eine Titanplatte drin. Ach du je. Und drei Rippen waren geprellt und natürlich fast am ganzen Körper Hämatome und Flecken und was weiß ich noch, was alles. Du hast eine Titanplatte im Kopf, das heißt, du bist operiert worden im Krankenhaus. An der Stirn. An der Stirn. Ja. Das heißt, du bist im Krankenhaus dann operiert worden. Ja, natürlich. Wie lange lagst du im Krankenhaus? 1,5 Monate und dann bin ich auf Eigenverantwortung raus. 1,5 Monate? Ja. Das ist ja ein Wunder. Ja, aber die mussten ja überprüfen, ob mein Gehirn keine Schäden davon getragen hat. Du hast gerade die Sachen aufgezählt. Kam da noch was denn, noch etwas hinzu? Ich meine, das war ja schon schlimm genug alles. Nee, also. Es ist ja ein Wunder dann, dass du dann noch zu Fuß alleine nach Hause gehen konntest. Das war das. Ja, weil meine Beine haben sie ja nicht bearbeitet. Ja, aber trotzdem, du hättest ja auch ohnmächtig sein können oder weiß ich was, schwindelig. Ich weiß ja nicht, ob das zur Ohnmacht zählt, wenn man irgendwie was schon neblig verschwommen sieht. Also auf dem linken Auge konnte ich nichts erkennen. Auf dem rechten so etwas neblig. Du hast dann Anzeige erstattet, davon gehe ich aus. Ja. Und was ist dabei rumgekommen? Gar nichts. Gar nichts heißt? Das Allerschlimmste an der Sache ist, die haben das nicht mal als einen versuchten Totschlag gesehen. Die haben das als schwere Körperverletzung gesehen. Mhm. Und das Schlimme ist halt, was noch schlimmer ist, als die Schmerzen sind, war, dass keiner von denen bis heute gefasst worden ist. Und ich kannte mich in der Stadt aus, ich bin da aufgewachsen. Ich bin, war 18 Jahre, habe ich da gelebt. Kanntest du die Jungs denn vom Sehen? Ja, das wollte ich dir gerade sagen. Ich habe die 18 Jahre da gelebt. Also wenn sie da gewohnt hätten oder in der Umgebung irgendwo, dann wüsste ich ganz genau, wer die waren. Aber die waren nicht von da, die sind von irgendwo weiterem hergekommen. Also die Polizei, denen ist es nicht gelungen, jemanden ausfindig zu machen, der als Täter in Frage gekommen wäre. Nein, leider nicht. Das heißt, du hast den Schock ertragen, du hast die Schmerzen ertragen, den Krankenhausaufenthalt, die Operation und musst mit der Ungerechtigkeit leben, dass die gar nicht zur Rechenschaft gezogen werden, die dir das angetan haben. Ja, und das noch Schlimmere sind die Folgeschäden. Welche sind das? Also es sind Albträume. Mhm. Meine Frau sagt, ich stehe nachts auf und würde reden, was ich vorher nicht getan habe. Mhm. Und ich würde, also das sind so alltägliche Dinge auch, dass mir einfach so... Es passiert jedes Mal, dass sie einem ein Glas aus der Hand fällt, aber nicht ständig. Mhm. Und ich bin ja muskulös gebaut immer noch. Mhm. Also das kann nichts mit der Kraft oder so zu tun haben. Mir fallen so Sachen aus der Hand. Ich zittere beim Schreiben. Hast du denn, Serkan, danach mal irgendwann eine psychologische Betreuung erlebt, erfahren oder in Anspruch genommen? Die wollten mir das anbieten, aber ich habe es abgelehnt. Ich rate dir dringend, das zu machen, jetzt. Das steckt man nicht so leicht weg, was du gerade erzählt hast. Und wenn du berichtest ja auch, dass dir das so nachgeht, das ist ja ein Schock, ein traumatisches Erlebnis, was du da hattest. Ich rate dir dringend. Ich würde aber gerne noch was sagen, Domian. Ja. Also diese Leute, die denken, die wären so den anderen Leuten überlegen und die wären stärker und die werden doch viel mehr breiter gebaut und die könnten sich mit jedem aufnehmen. Sie können es nicht. Es kommen immer welche, die stärker sind als du. Das lernst du daraus oder wie meinst du das? Das lerne ich daraus, weil ich hatte ja auch nicht gerade einen guten Charakter. Ne? Also wenn mir einer quergekommen ist, dann habe ich auch gleich zugelangt. Ne? Ist das jetzt anders heute? Ich habe seit der Sache habe ich, also ich bin auch schon öfters als blöd angemacht worden, aber früher wäre ich jetzt zum Beispiel hingegangen, hätte natürlich direkt draufgehauen. Aber heute ist es anders. Das ist doch, also wenn es einen überhaupt was Positives gibt, dann ist doch schon mal gut, dass das jetzt so ist, dass du da auf eine andere Bahn kommst. Serkan, das Gespräch hat mein Psychologe mitgehört, der hier im Hintergrund arbeitet. Ja. Ich möchte sehr gerne, dass du mit dem noch mal ein paar Worte sprichst, damit er dir ein paar Tipps gibt, welche Art von Beratung oder vielleicht sogar Therapie gut für dich wäre. Ich fände es sehr gut, wenn du es machen würdest. Das wäre nett, Domian. Ja, dann bitte ich dich aufzulegen, Serkan. Und der Henning, so heißt mein Psychologe heute, der ruft dich gleich an und gibt dir die Informationen dann an die Hand. Okay, danke schön, Domian. Alles Gute wünsche ich dir und auf dass du dann demnächst stabiler wieder wirst, seelisch. Das wünsche ich dir. Okay, danke, Domian. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, unser Thema heute auf offener Straße. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, oder möchte gerne mit euch sprechen, die ihr auf offener Straße schon irgendetwas, etwas Schlimmes, was Verrücktes, was Abgefahrenes, was Dramatisches erlebt habt. Ein Unglück, ein Verbrechen, irgendetwas Sexuelles, was auch immer. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Jens. Ja. Jens Gabi, ja. Stimmt das? Ja, ich bin der Nie, ja. Was bist du? Ja, hier ist Jens. Hier ist Jens, ja. Ja. Hier steht aber noch Gabi. Wieso Gabi? Naja, ich nenne mich Gabi. Ah, das heißt, ja. Da kommen wir vielleicht gleich zum Thema. Ja. Jens, du bist 71. Ja. Und das Thema heißt auf offener Straße. Warum hast du dich zu dem Thema gemeldet? Ja, also folgendes. Ich verfolge ja sowieso Domian seine Sendung jedes Mal. Die gefällt mir unwahrscheinlich. Mit ihm kann man reden. Ja. Und er ist ein Mensch, der in der Welt passt. Aber du bist ja bewusst, ich bin jetzt Domian. Ja. Ja. Ja. Okay. Alles und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Sendung sehe. Ja. Und muss sagen, also bist ein guter Mensch, mit dem man sich gut unterhalten kann. Ich danke dir. Ja, das muss ich schon sagen. Ja, bei mir geht's folgendermaßen. Also ich habe irgendwie ein Faible, Frauenkleider zu tragen und vor allen Dingen Unterwäsche. Ah. Und das tört mich an. Nun bin ich schon so alt geworden, da habe ich schon gedacht, mein Gott, was ist das? Ist doch nicht normal. Aber ich bin alleine, ich habe eine Freundin, ja. Ja. Und die weiß es auch. Aber die wohnt nicht hier, die wohnt außerhalb und kommt in bestimmten Abständen immer zu mir. Und die respektiert mich voll, ne? Wie alt warst du, als du zum ersten Mal Frauenkleider angezogen hast? Oh je, das ist schon lange, das ist über 40 Jahre. Ah, so lange geht das schon. Ja. Und gehst du denn auch, gemäß unseres Themas, auch auf die Straße mit den Frauenkleidern? Ja, also im Sommer, nicht? Ne? Jetzt im Winter nicht. Im Sommer schon. Also du brätst dich auf als Frau und flanierst auf der Straße. Ja, ja, aber nicht jeden Tag, ne? Ja. Nicht jeden Tag, sondern nur zu besonderen Anlässen, meinetwegen zur, wenn da viel los ist, also allein auf der Straße, nicht im Getummel der Leute, ne? Ja. Und dann zu Hause oder wenn ich irgendwo eingeladen werde, ne? Mhm. Und abends im Lokal, also hauptsächlich Schwulenlokal, ne? Ich wollte sagen, da musst du ja von Leuten eingeladen werden, die diesen Fetisch auch kennen und akzeptieren. Ja, natürlich. Ja. Das sind Ehepaare sogar, ne? In Schwulenlokal, aber du bist selbst nicht schwul. Nein. Weil du eine Freundin hast, wie du gerade gesagt hast. Genau. Und die Freundin akzeptiert das so? Ja. Ja, ja. Also wir haben uns wir kennen uns schon 3 Jahre, nicht? Und die ist etwas jünger wie ich und die akzeptiert das, nicht? Ja. Und wie alt ist denn die Schöne? Ja, die ist auch, über 52 ist sie. 52, ja, okay, das ist ja dann ein junges Reh gegen dich. Naja, genau. Ja, also mir schätzen sie auch auf 50. Ja. Also ich halte mich jung, nicht, und pflege mich und, naja. Was, und sind, so weiter, was ne? sind denn so deine Lieblingsklamotten? Meine Lieblings? Ja, deine weiblichen Lieblingskleidungsstücke. Ja, eben Rock, Bluse. BH und Strumpfhosen vor allen Dingen. Ne? Und BH, stopfst du den aus oder wie machst du das? Ja, ja. Das habe ich mir geholt aus dem Geschäft. Also das sieht echt aus, ne? Und und eben dunkle Wäsche, also von also Miederwaren. Ja. Und also Strapse, ne? Und so weiter, je nachdem, was anliegt. Schicke, ne? Sexy Damenunterwäsche. Ja, genau. Tönt dich das an, wenn du diese Wäsche anziehst? Ja. Ja, also es hat immer eine sexuelle Komponente. Immer eine sexuelle Komponente. Das heißt, wenn du dann aufgebrezelt durch den Park schlenderst, bist du immer so ein bisschen wibbelig. Ja. Ne? So ein bisschen schon. Ja, ganz genau, ganz genau. Oder wenn ich mit dem Auto mal wegfahre und dann, wo viele Leute sind, zum Beispiel, meinetwegen, wenn ein Segel, also direkt an der Küste und so weiter, nicht? Dann mache ich mich fertig, schmink mich natürlich und dann gehe ich auch mal runter, aber nicht weit weg vom Auto und stelle mich da auch hin und guck, nicht? Und Naja, und Leute laufen natürlich welche vorbei und die grinen und lächeln wollen, nicht? Ja, also ganz verstecken kann ich mich auch nicht so. Ja, wie ist das? Wenn ich dich jetzt sehen würde auf der Straße, bist du so perfekt verwandelt, dass ich dich gar nicht als Mann wahrnehmen würde? Würde ich sagen. Ja, das heißt, würde ich sagen, ja. Die meisten Leute, die dich sehen, die denken, ach, da steht ja eine attraktive Frau. Ja, genau so ist das. Ist es. Ah ja. Ja, die haben mich schon als Frau angesprochen, nicht? Ja. Und also ich lasse mir natürlich nicht an der Wäsche kommen, das ist klar. Nicht? Also als Frau bist du natürlich Gabi, jetzt verstehe ich das auch, warum hier Gabi steht. Richtig, ja. Ganz genau. Ja. So heiße ich in unseren Kreisen, ne? Ja, gab es denn dennoch schon mal unangenehme Situationen, wo du dumm angemacht worden bist? Ja. Erzähl ja. mal. Ja, das war im Lokal. Mhm. Und zwar war es ein junger Mann, der wollte mich einladen nach Hause. Ich sagte, wo wohnst du denn? Ich wohne hier in der Nähe. Und dann sind wir mit dem Taxi dahin gefahren, da wurde mir auch schon ein bisschen mulmig. Und naja, und dann wollte er mir eine Wäsche und dann sagte, Mensch, du darf mal, du bist ja ein Mann. Ich sage, ja, auch das finde ich ja toll. Mhm. Nicht? Und da habe ich gesagt, ja, also mitkommen tue ich nicht. Also ich weiß, was mich da erwartet, nicht? Und also das mache ich nicht. Ne? War ein bisschen böse, na gut, sagt er, ne? Ja. Aber die haben uns wieder getroffen, wieder gesehen im selben Lokal. Ja. Und da hat er bloß geschmunzelt und hat nichts weiter gesagt. Okay, dann war es ja nicht so schlimm. Ich dachte jetzt, es wäre Nein. Aber hast du ein bisschen damit gespielt? Ja, sowas, ja. Dass, dir war klar, du wolltest mit dem nicht in die Kiste. Nein. Aber du hast ein bisschen damit gespielt, dass er dich attraktiv fand, offensichtlich. Ja. Ich bin ja nicht gleich derjenige, der das so ablehnt, nicht? Also wenn sie die Anlegesversuche machen, dann lasse ich erst mal ein bisschen darauf ankommen, dann stoppt, ne? Hast du denn zumindest schon mal mit einem Mann geknutscht? Ja, das mache ich nicht gerne. Nee, ich frage natürlich nur. So umgefasst und ich freue mich schon jetzt auf den Rosenmontag. Ah ja, dann gehst du raus und dann lässt es krachen. Ja, dann lasse ich es krachen, ja. Aber auf was legst du es denn an, wenn du es krachen lässt? Was ist denn für dich krachen lassen? Ja, also im Lokal, nicht? Ja. Im Lokal tanzen wir, nicht? Und trinken was und amüsieren uns, nicht? Und, okay, das ist alles klar. Soll es dann irgendwann denn auch sexuell werden? Mit wem auch immer? Ja, mit wem auch immer. Könnte sein, ja. Also die Erfahrung habe ich schon mal gemacht. Aber dann mit einer Frau? Mit meiner Frau, ja, ja. Mit einer Frau? Oder ja. Aber du hast ja eine Freundin. Ja, ja. Und ja, ja. Was sagt die dazu, wenn du dann im Karneval irgendwelche anderen Frauen anbaggerst? Nee, also das mache ich nicht. Ach, das machst du nicht? So hatte ich gerade verstanden. Nein, das mache ich nicht, nein. Wie ist das? Wie ist das denn, wenn du mit deiner Frau, mit deiner Freundin so zusammen bist, dann zu Hause zum Beispiel? Bist du dann zu Hause auch Gabi? Ja. Und ziehst dich zu Hause dann auch als Frau an? Ja, natürlich. Wie findet denn deine Freundin das? Toll. Toll? Sie findet das toll, ja. So, dann kann die so Gespräch von Frau zu Frau mit dir führen. Das ist das Einzige, also sonst komme ich so bei Frauen ja sowieso nicht an. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass die Frauen was dagegen haben, nicht? Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, in der Regel irritiert das dann die Frauen, weil die wollen ja mit einem Kerl zusammen sein, nicht mit einer Frau. Richtig, ja. Richtig, ja. Und wenn du mit deiner Frau Sex hast, hast du dann deine Strapse an dabei? Ja. Ehrlich? Ja. Ist deine Frau ein bisschen, deine Freundin, ich sag mal Frau, deine Freundin ein bisschen bi? Na, jetzt verrast du mir was. Das wäre mal ein neuer Aspekt, darüber nachzudenken. Yes. Nee, das glaube ich nicht. Ja, aber irgendwie muss sie doch irgendwie eine leichte Affinität dazu haben. Sonst würde sie das doch eigentlich, wenn sie eine knochentrockene Heterofrau wäre, dann würde die das doch abtörnen, wenn du da mit deinen Strapsen und mit deinen Dessous im Bett liegst. Ach so. So denke ich das. Ah ja, nee, also da hat sie nichts dagegen. Ja, sie kommt ja auch sogar mit. Sie kauft ja sogar für mich die Sachen. Ach so. Auch mit, ja. Das heißt, sie berät dich dann auch? Ja, auch. Ja. Sie berät mich, ja. Und das ist, finde ich, ganz toll von ihr, ne? Du bist 71 Jahre alt, gehst dieser Leidenschaft schon viele, viele Jahrzehnte nach. Ja, aber ich habe schon gedacht, ich wollte damit aufhören. Oh. Ich bin ja schon so alt geworden und sagte mir, mein Gott, was soll das überhaupt? Ist das normal? Das ist doch nicht normal. Aber weißt du, ich habe schon gehört, da bin ich nicht allein auf der Welt. Aber überhaupt nicht. Hör mal, Jens, nein, wenn du also so wirklich, viel... da habe ich gedacht, ich bin aber der Einzige. Nein. Das ist krank. Das ist nicht krank. Das ist nicht krank und das gehört auch zur Normalität dazu. Und wenn du so viele Jahre Spaß daran gehabt hast, ja, dann mach das, solange du lebst. Warum nicht? Ist doch gut. Und das höre ich gerne. Ja. Das höre ich gerne. Geht runter wie Öl. Ja, das wird auch albern, wenn du das aufhören würdest. Du hast Spaß daran, Spaß an der Verkleidung, es hat eine sexuelle Komponente. Was willst du mehr? Deine Freundin akzeptiert es, ist doch wunderbar. Total, ja. Und die freut sich schon wieder auf unser Zusammensein, ne? Lieber Jens, Karneval steht vor der Tür. Ich gehe davon aus, du bist ein Rheinländer, oder? Ich? Nein. Nein? Ah, wo feierst du den Karneval? Ich bin typischer Norddeutscher. Ah, das heißt, in Norddeutschland feierst du dann auch? Eigentlich nicht. Ich bin nicht so viel. Aber das mache ich natürlich immer. Ich freue mich auf den Rosenmontag, ne? Ja, aber dann, wenn du so Spaß daran hast, dann solltest du mal hier nach Köln kommen oder nach Düsseldorf. Und dich schön zurecht machen. Was meinst du, was hier die Post abgeht? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Lieber Jens, ich danke für den Anruf. Ja. Lass es dir gut gehen als Gabi. Ich danke dir. Ich danke dir. Das war schön, mit dir zu unterhalten. Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Und wünsche dir und deiner Freundin alles Gute. Ja, aber das ist, dann finde ich gut, dass ihr ein offenes Ohr für mich hattet. Ja, sehr gerne. Es war ja interessant, was du erzählt hast. Ja. Lieber Jens, alles Gute. Aber was man da so hört, das ist ja furchtbar, wenn man das, ich verfolge das ja sonst immer bei euch, ne? Mhm. Aber was da so alles an Tageslicht kommt, das ist ja... Wir hören viele schlimme Sachen hier. Ja. Umso schöner auch mal etwas Nettes so zu hören jetzt, wie du es erzählt hast. Ja, es war was Nettes, ne? Ja. Jetzt müssen wir Schluss machen. Ja, Gott, alles klar. Alles Liebe, tschüss. Ciao. Schönen Dank, tschüss. So, meine Lieben, das war Gabi. Jens, auf offener Straße, was ist euch auf offener Straße schon passiert? René ist hier, René ist 28, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo René. Ja, hallo. Was ist dir passiert auf offener Straße? Ja, mir ist ein schwerer Verkehrsunfall passiert. Am 14.04.2011, das ist halt dann ein Datum, das vergisst man nicht mehr. Was ist genau passiert, René? Ich bin morgens auf dem Weg zur Arbeit gewesen, also so um 4:30, 5 Uhr. Ja, mit dem Auto? Mit dem Auto, genau. Ja. Warst du allein im Auto? Ich war allein am Auto, ja. War wahrscheinlich auch gar nicht mal so verkehrt. Und wir sind dann auf der Landstraße, kurz bevor es dann Richtung Autobahn ging. Ich habe damals noch am Niederrhein gewohnt und war dann auf dem Weg ins Ruhrgebiet, wo ich halt gearbeitet habe. Ja. Und mir kamen dann zwei Autos entgegen und der eine wollte wohl den anderen überholen, hat es nicht geschafft, der andere hat noch Gas gegeben, auf jeden Fall fuhren die ziemlich parallel zueinander. Und kamen auf dich zu. Richtig, und man darf ja aktuell noch 100 fahren auf der Landstraße, bin dann schon runter vom Gas, weil mir das alles sehr, sehr knapp vorkam. Und als es mir dann zu knapp vorkam, habe ich nach rechts weggezogen. Und bin dann gegen einen Baum. Aber davon weiß ich halt auch nichts mehr. Also das war wahrscheinlich dann eine Kurzschlussreaktion. Genau. Weil du dem Crash aus dem Weg gehen wolltest und ohne zu überlegen, bist du dann gegen einen Baum gefahren. Genau, richtig. Davon weißt du aber nichts mehr. Wann? Ich weiß nur noch davon, dass ich weggerissen habe und dass ich dann irgendwann später wieder wach geworden bin. Wie sind die Erinnerungen, als du wieder wach geworden bist? Ja, das ist ganz übel. Also ich bin richtig schnappatmend aufgewacht. Ich habe kaum Luft gekriegt. Ach, an der Unfallstelle noch? An der Unfallstelle noch. Also ich saß noch im Auto. Und als ich dann so langsam wieder vernünftig atmen konnte, fiel mir halt als erstes auf, dass mir meine Beine so weh taten. Und und dann fing ich schon an, irgendwie, ja, du musst ja jetzt irgendwie hier raus, ne? Du musst ja jetzt irgendwie dich aufmerksam machen und Das heißt, die Unfallverursacher waren einfach weitergefahren. Die sind abgehauen, richtig. Die haben Unfallflucht begangen. Meinst du denn, dass die das gesehen haben, dass du gegen den Baum gefahren bist? Ja. Ja. Ich bin davon überzeugt. Also zumindest der mir entgegenkam. Das heißt, früher morgen, es war dunkel. Genau. Ja, es war noch dunkel, ne? Im April ist dann noch dunkel um die Zeit. Ja. Du stehst alleine, schwer verletzt, vor dem Baum. Wie ging es dann weiter? Ja, ich habe dann versucht, mein Handy zu suchen. Mhm. Das ist dann allerdings auch kaputt gegangen dabei, wie das dann so ist. Mhm. Konnte auch kaum was sehen, weil ich bin Brillenträger, die lag auch irgendwo im Auto. Mhm. Und habe dann gedacht, ja, was machst du jetzt? Dann guckst du Innenbeleuchtung. Innenbeleuchtung ging aber nicht mehr. Ich habe auch viele Kabel gesehen und überhaupt. Und das Einzige, was mir dann einfiel, Hupe. Hupe war natürlich durch den Airbag auch größtenteils zerstört, aber die funktionierte tatsächlich noch. Naja, gute Idee. Und die hörte dann aber auch nicht mehr auf. Die blieb dann in einem dran. Mhm. Und dann kriegte ich das halt auch mit, dass mehrere Autos an mir vorbeigefahren sind. Also ich weiß nicht, wie viele es waren. Ich habe dann irgendwann auch aufgehört zu zählen mit 6, 7, 8. Hast du während dieser Zeit starke Schmerzen weiterhin gehabt? Ja. In den Beinen? In den Beinen. Und den Oberkörper konntest du, die Hände und die Arme konntest du bewegen? Die konnte ich bewegen, ja. Ich habe auch so im Gesicht oder so auch kein Blut gespürt oder sonstiges, weil das halt auch oft passieren kann, dass du die Nase brichst durch den Airbag. Mhm. Und das hatte ich halt alles nicht. Und dann merkte ich schon, dass was Großes stehen blieb. Und das war dann ein LKW-Fahrer im Sattelzug. Mhm. Und der hatte so einen riesen Lichtumbau dabei. Und das hat er dann alles angemacht, kam dann zu mir gerannt, hatte ein Handy in der Hand. Und fragte, was mit mir wäre. Ich krieg die Tür auch nicht auf. Mhm. Ne? Also wir mussten dann irgendwie, der kam dann sehr nah ran. Mhm. Und habe ich ihm gesagt, ich sag, meine Beine, ne? Meine Beine. Und dann guckte er nur so nach vorne zum Motorraum und sah da was qualmen. Mhm. Da habe ich das auch dann zum ersten Mal gesehen, dass das Auto auch noch anfing zu qualmen. Ui. Und aber er hatte da schon Krankenwagen und Polizei benachrichtigt. Genau, ja? Genau. Und dann weiß ich auch wieder lange Zeit nichts. Und das Erste, was ich halt merke, ist, wie die ich habe einen großen Touran gefahren, ne? Das ist ja so ein Familienvan. Ja. Und merke dann auf einmal, wie die Beifahrertür hinten aufging. Und dann kam dann der Thomas rein, den Namen habe ich auch dann nicht mehr vergessen, und sagte, Mama, alles gut, ne? Wir sind jetzt da. Wir kümmern uns jetzt um dein Auto. Thomas war Rettungsdienst. Genau, war dann der Sanitäter, der Erste. Und sagt er, die Jungs von der Feuerwehr sind auch da, ne? Die gucken jetzt auch mal wegen deinem Auto. Ne? Nicht, dass wir dich jetzt irgendwie ganz schnell hier rauskriegen müssen. Mhm. Das Dampfen war dann Gott sei Dank, weil man sieht ja sich ja dann auch schon in Flammen stehen. Ne? Das ist ja dann auch ganz toll. Und war Gott sei Dank nur Kühlwasser, was irgendwie ausgelaufen ist. Was war denn dann mit deinen Beinen? Ja, wir haben dann lange diskutiert und lange gemacht und überlegt und wie sie mich denn da rauskriegen. Ich bin nicht klein und schmächtig, das kommt noch dazu. Ich habe vor dem Unfall immer auch aktiv Sport gemacht, habe auch geboxt und dementsprechend haben die dann diese großen Notfallscheren geholt, die man schon mal vielleicht mal im Fernsehen gesehen hat. Ja. Und haben dann die Tür erstmal aufgebrochen und weggebrochen und dann haben die den Innenraum zerlegt, aber richtig zerlegt. Das heißt, die haben deine Beine behutsam rausnehmen können, deinen Unterkörper. Genau. Welche Verletzungen hattest du an den Beinen? Ich war dann halt irgendwann dann da raus und unter größten Schmerzen wirklich und lag im Krankenhaus und davon weiß ich auch nichts. Und dann kam halt ein Arzt rein, den kannte ich dann auch persönlich. Und der sagte dann zu mir, hör mal René, ich habe hier eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Ich sag, dann fang mal mit der schlechten an. Sagt er, ja, du hast die linke Kniescheibe gebrochen. Mhm. Und zwar so schlimm, das hat er noch nicht gesehen. Ne? Und zertrümmert. Zertrümmert, also richtig zertrümmelt Puzzle, hat er gesagt. Also das ist ein großes Puzzle. Mhm. Und und dann habe ich ihn gefragt, ich sage, was ist denn die gute Nachricht? Und dann hat er gesagt, ja, du hast sonst nichts. Mhm. Ne, ich habe keine Prellungen gehabt, des Brustkorbs oder irgendwie vom Gurt wird man die ja kriegen oder die Nase war das Nasenbein eingebrochen. Was ja ein großes Glück ist, dass das so passiert ist, dass es so gut ausgegangen ist. Genau, die Hirnerschüttung war ja klar, das habe ich mir dann auch schon gedacht, deshalb dann halt auch die Ohnmachtsattacken. Und Ja, und dann sagt er halt zu mir, ja, das liegt an deiner Statur, ne? Das ist halt, weil du groß und kräftig bist, ne? Und dann hat er mir zu mir was gesagt, was ich mir dann habe auch attestieren lassen. Er hat gesagt, du hast halt wirklich schwere Knochen. Also ich bin einer der wenigen Menschen, die eine höhere Knochendichte hat. René, was ist denn dann mit dem Knie passiert? Ist das versteift worden? Gott sei Dank nicht, das wollen wir nicht machen, weil ich war ja noch sehr jung, ne? Also bin ich ja immer noch, ne? Also ich war 25. Das heißt, das Knie ist wieder in Ordnung, mehr oder weniger? Mehr oder weniger, also die haben dann tatsächlich gepuzzelt, ich bin dann der Letzte gewesen, der dann in den OP gegangen ist, damit die wirklich alle Zeit hatten. Ja. Die haben mich bis halb zwei nachts dann operiert. Ich bin dann um 2:30 auf Intensivstation wach geworden. Wie lange warst du denn insgesamt im Krankenhaus? 14 Tage und dann bin ich auch mehr oder weniger selber gegangen. So, das heißt, da ist ein schwerer Autounfall passiert, der hätte dir das Leben kosten können. Ja. Du hast großes Glück gehabt, aber die Verursacher sind über alle Berge. Genau. Was hat dieses Ereignis mit dir gemacht in Sachen Autofahren? Wie hast du danach Autofahren empfunden? Die erste Zeit danach, ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich komme ja vom Niederrhein und in einem kleinen Dörfchen, wo nicht wirklich was ist, ne, bin ich dann zum Autofahren gezwungen gewesen. Das hieß, ich wurde mit dem Taxi abgeholt und dann zu den Untersuchungen oder Krankengymnastik oder was es auch immer war, gebracht. Und die ersten Fahrten waren die blanke Hölle für mich. Wie viele Wochen sind vergangen oder Monate, bis du dich selbst wieder an Steuer gesetzt hast? 4 Monate. Und wie war das beim ersten Mal? Das war noch richtig gruselig. Das glaube ich. Schweißausbrüche, Angst, Zittern. Ja, Schweißausbrüche, Angst. Mein Vater ist hinter mir hergefahren. Das war dann auch direkt mein neues Auto, das ich dann jetzt auch heute noch habe. Und der ist hinter mir hergefahren. Es war dann auch tagsüber, weil ich gesagt habe, wie gesagt, nachts dann drehe ich hier durch. Und aber das hat sich bis heute alles dann geregelt. Das ist eben auch schon ein paar Jahre her. Das ist, also teilweise kommt das halt noch mit nachts, ne? Dass mir dann Scheinwerfer entgegenkommen, dass ich dann nochmal so zusammenzog, so innerlich. Ja. Und dann wirklich diese Scheinwerfer, so wie es mir möglich ist, im Auge behalt und guckt, dass das wirklich mich trifft. René, wir freuen uns, dass es dir wieder gut geht und dass du damit doch relativ wenigen Blessuren davongekommen bist. Danke, dass du uns die Geschichte erzählt hast. Ja, gerne. Alles Gute wünsche ich dir und allzeit gute Fahrt. Danke, Domia. Gerne, tschüss, ciao. Mach's gut, tschüss. Tschüss. 1:37 Uhr haben wir. Schönen Gruß an die Autofahrer, die uns gerade zuhören. Fahrt bloß vorsichtig, Mensch. Es gibt ja auch viel, wahrscheinlich auch glatte Straßen in Nordrhein-Westfalen, glaube ich. Hier ist Carsten. Carsten ist 49. Guten Morgen, Carsten. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Carsten. Was ist dir auf offener Straße passiert? Mir ist vor gut 40 Jahren was passiert. Aha. Wie gesagt, ich bin 49. Da warst du Kind. Und da war ich Kind, da war ich so 9, 10 Jahre alt. Ich war auf dem Weg von der Schule nach Hause, stand an einer Kreuzung, wollte da die Straße überqueren, wartete auf Grün. Ja. Da hielt dann vorne direkt als erstes Auto ein Mann an, machte die Beifahrertür auf, lehnte sich über den Beifahrersitz rüber, guckte zu mir hoch und sagte zu mir, komm, steig ein. Den kanntest du aber nicht? Nein. Nee. Nein. Und? Was ich nachher erfahren habe, vielmehr, ich sag mal, was erfahren habe nach über 20 Jahren, das war ein zu der Zeit aktiver Kinderschänder und Mörder. Erzähl doch mal weiter, wie es dann, der hat zu dir gesagt, steig ein, bist du eingestiegen? Nein. Nein. Würde ich mit dir heute nicht telefonieren. Naja, man weiß ja nicht, was so alles passiert, hätte noch passiert sein können, keine Ahnung. Du hast hinterher erfahren, dass das ein Kinderschänder und Mörder war. Ja. Wie und hast du durch das eine Dokumentationssendung in der ARD, die hieß, glaube ich, Deutsche Kriminalfälle. Aber das hast du erst 20 Jahre später erfahren? Ja. Wie ging das denn dann weiter? Der sagte, steig ein und dann? Hab ich geschrien, nein, und bin dann nicht über die Ampel rüber, sondern bin auf der Seite, wo ich war, weitergelaufen bis zur nächsten Ampel. Mhm. Ich wusste ja, der konnte mich nicht verfolgen, weil er war ja in Fahrtrichtung. Mhm. Also hätte da auch nicht mal eben an der großen Kreuzung umdrehen können und mich verfolgen können. Das wäre also nicht drin gewesen. Und da waren keine anderen Leute oder Erwachsene, die das hätten beobachten können, was da passiert ist? Nein. Nein, nein. Dir war intuitiv klar, dass es irgendwas Schlimmes? Richtig. Das hat man damals schon den Kindern gesagt. Steig bei keinen fremden Leuten ins Auto. Ja, genau. Hast du es dann zu Hause deinen Eltern erzählt? Niemals. Niemals? Niemals. Warum nicht? Wahrscheinlich hätte man mir nicht geglaubt. Warum glaubst du das, dass man dir nicht geglaubt hätte? Ja, das hat mehrere Gründe. Zum einen war das Ganze in der sauerländischen Provinz. Naja, egal. Ja, sowas passiert da nicht. Mhm. Zumindest nicht in der Zeit. Ja. Und vor allen Dingen hätte mein Vater, der, sag ich mal, altersmäßig eine Generation älter war als die normalen Väter meiner Freunde, der hätte wahrscheinlich gesagt, Joch, am Freitagabend war wieder XY, das hast du geträumt oder so. Ach so. Hätte natürlich auch sein können, dass die Eltern stolz auf dich gewesen wären, nach dem Motto, du hast das richtig gemacht, dass du nicht eingestiegen bist. Das hätten sie vielleicht gesagt, aber irgendwelche Konsequenzen, wie man es heute machen würde, wie zum Beispiel zur Polizei gehen oder sonstige Sachen, das ist da einfach nicht passiert. Das wäre auch nicht passiert, da bin ich mir sehr sicher. Dafür kannte ich sie zu gut. Wie war das denn dann, als du dann 20 Jahre später davon erfahren hast? Wie hast du dich, wie hast du die Verknüpfung zu dir hergestellt, zu dem Erlebnis? Also ich bin ja des Öfteren danach immer wieder auch an dieser Ampel, an dieser Kreuzung gestanden, auch darüber gegangen. Mhm. Selbst bis vor 3 Jahren noch als Erwachsener. Mhm. Irgendwo hast du es mit der Zeit ein bisschen in den Hintergrund sacken lassen. Mhm. Aber hin und wieder, wenn du dann an dieser Ampel standest und wieder da standest und wartetest, dass es grün wird, da kamen dir diese Erinnerungen, diese Bilder, die kamen dir da unweigerlich zurück. Das heißt, dieses Erlebnis ist nie richtig in Vergessenheit geraten und kam dann, war dir ganz präsent, als du von diesem Fall erfahren hast. Genau. Da habe ich nämlich genau das gesehen, was ich damals erlebt habe. Ich habe das Gesicht gesehen. Der Mann ist, soweit ich das weiß, inzwischen auch schon lange verstorben. Aber du konntest dich doch nach 20 Jahren nicht mehr an das Gesicht erinnern. Das Gesicht vergisst du nicht. Ehrlich? Nach 20 Jahren? Ich konnte mich sogar noch an das Auto erinnern. Und das Auto hatten sie auch in dieser Reportage, in Zeitungsberichten, wo sie dann gefasst hatten, da war dieses Auto sogar noch abgebildet. Ich kann dir sagen, was das war. Das war ein weißer Ford 17 MT5. Ja, die gab es damals. Die gab es damals mit einem weißen Dach und einem Essener Kennzeichen. Und du hast das... Mit einem roten Dach, weißes Auto, rotes Dach, Essener Kennzeichen. Ist ja irre. Das Gesicht hast du auch noch in Erinnerung behalten. Ja. Das heißt, da warst du sehr alarmiert als Kind. Ja. Übrigens, als du dann gesagt hast, nein... Hat er noch einen Versuch gemacht, dich doch reinzulocken? Nee, konnte er nicht. Ich bin ja weggelaufen. Weil du weg warst, und ja. Die Ampel schaltet ja auch weiter. Aufgrund des Berichtes, den du dann hinterher gehört hast, wie viele Kinder sind ihm zum Opfer gefallen? Das sind einige gewesen. Ich glaube 5 oder 7 oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau, weil das ist auch schon ein paar Jahre her, dass es bei euch gelaufen ist. Mhm. Nur wie gesagt, da kam das alles in dir wieder hoch. Das kann ich verstehen. Wie schrecklich und wie gut, dass es so gut ausgegangen ist für dich, dass du weggelaufen bist. Wie gut? Das kannst du wohl annehmen. Das kann man annehmen, ja. Das ist schon... Ja. Ich glaube, manch einer wäre eingestiegen. Und wenn man heute sieht, was heute noch so an Kindesmissbrauch und Kindesmord passiert und wie es passiert, also würde ich sagen, die Zeiten haben sich, was die Methoden angeht, eigentlich bis heute nicht geändert, nach 40 Jahren. Traurigerweise. Traurigerweise. Carsten, vielen Dank für deinen Anruf und dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ciao. Ciao. Und hier ist die Lisa, die ist 19. Guten Morgen, Lisa. Guten Morgen. Hallo Lisa, ich freue mich, dass du da bist. Ich mich auch. So, wir reden über die Straße, was so auf der Straße passieren kann. Dir ist auch was passiert. Ja, also... Ich arbeite als Hure auf der Straße. Ah, verstehe. Ja. Du arbeitest auf dem Straßenstrich, ne? Sagt man so profan. Ja, ja. Was ist das für ein Straßenstrich? Beschreib dir mal. Also, ja, ich arbeite halt einfach wirklich nur auf einer Straße. Das ist so unsere Hohenstraße hier in meiner Stadt. Mhm. Ich möchte jetzt nicht sagen, wo ich wohne, aber... Nee, musst du auch nicht. Das ist so, die Straße ist bekannt als Hurenstraße. Ja, genau, in der ganzen Stadt bei uns. Und wenn man da so durchfährt, stehen die Mädels so in Abständen von ein paar Metern nebeneinander. Ja, wobei bei uns, muss ich sagen, auch nicht so viele Huren sind. Also unsere ist ein bisschen relativ leer so. Also früher waren mehr, aber jetzt sind ein paar weniger da, weil viele auch aus dem Ausland kommen und das auch nicht freiwillig machen. Machst du es freiwillig? Da muss ich mich aber ganz klar von distanzieren. Ich mache das komplett freiwillig. Seit wann machst du es schon? Jetzt seit einem Jahr ungefähr. Also ich bin jetzt 19. Ja. Und mache das erst natürlich, wo es legal war, weil vorher das würde gar nicht gehen. Ja. Nun ist es ja schon auch sehr ungewöhnlich, sich mit 18 zu entscheiden, auch ich werde jetzt mal Hure und gehe auf den Straßenstrich. Warum hast du dich dafür entschieden? Ja, weil ich keine Lust hatte, so wie meine Freundinnen irgendwie als Sekretärin zu arbeiten. So. Und dann erzählen die mir alle, ich bin so gestresst, mein Chef hat wieder so eine Nummer abgezogen, der Kollege hat wieder das gemacht. Und da habe ich so sofort gemerkt, dass es irgendwie nicht... Aber hast du nicht auch... Nicht das, was ich will. Verstehe, aber hast du nicht auch Stress und Ärger und bist genervt von irgendwelchen blöden Kunden? Also das habe ich wirklich, muss ich sagen, relativ selten. Und dafür mache ich halt das, was ich wirklich mag. Das heißt, dir macht es Spaß? Ja, mir macht es Spaß. Ich mache es ja auch frei. Ich mache es halt wirklich, um Geld zu kriegen. Und ich kann sozusagen mit meinem Hobby Geld verdienen. Und warum soll ich das nicht machen, ne? Wie viele Stunden am Tag arbeitest du da? Ja. Bitte? Das ist immer ganz unterschiedlich. Also ich arbeite auch nicht an jedem Tag so. Also ich arbeite jetzt nicht 7 Tage die Woche als Hure, sondern meistens halt am Wochenende und Mittwochs und Freitags immer und halt manchmal noch samstags. Gut, nehmen wir mal so einen Samstag. Wie viele Männer bedienst du da so im Durchschnitt an einem gut gehenden Samstag? Also ich gehe jetzt mal vom Sommer aus, da ist nämlich wesentlich mehr los. Ja. Das sind dann so 3-4 Kunden pro Nacht. Ja. Also das Höchste, was ich je hatte, waren 10 Jungs. Mhm. Aber da waren auch 2 Dreier mit dabei. Mhm. Aber das heißt, pro Nacht, das heißt, du fängst erst am frühen Abend oder am Abend an zu arbeiten? Oder auch schon am Nachmittag? Nee, am Nachmittag, also da kommen die Männer gar nicht, weil die meisten sind Familienväter oder sowas und die können natürlich nicht da, ne? Außerdem, wenn es dunkel ist, sieht man die Kennzeichen nicht der Autos. Wie läuft das denn? Die halten dann an, fragen nach dem Preis. Beschreib mal, wie läuft das? Die kurbeln die Scheibe runter und dann? Ja, dann fragen die halt einfach oder fragen so, hey Süße, komm mal her. Und dann kommt die Süße daher und dann, wie geht's weiter? Dann beuge ich mich halt einfach ins Auto rein und frage, was ich für dich tun kann. Also, ne? Ja, und was ist so die übliche Antwort? Was wollen die Männer? Oh, das ist immer ganz unterschiedlich. Also viele wollen einfach nur schnell einen Blowjob. Also das habe ich echt, viele wollen einfach nur mal schnell, ne? Aber ich habe auch ab und zu Kunden, die ich auch schon länger bediene, sage ich mal so. Ja. Und die mich dann auch richtig in Hotels mitnehmen und mir auch wirklich viel Geld zahlen und so. Ja. Also bleiben wir mal bei dem schnellen Blasen. Was kostet einmal schnell Blasen bei dir? Das kommt drauf an. Also für meine Standardkunden mache ich es mittlerweile für 17 Euro. Das ist ein kurioser Preis. Warum nicht 20? Warum 17? Ja, weil normalerweise ein Blowjob 25 kostet. Mhm. Und wieso nicht 17 eigentlich, ne? Ja, okay, gut, 17 Euro. Immer mit Gummi? Ja, immer mit Gummi. Ich mache alles mit Gummi. Also mit Gummi. Es gibt auch viele bei uns, die dann halt für einen gewissen Preis. Mhm. wie soll ich das sagen? Das klingt jetzt vielleicht falsch, aber die einfach ohne Gummi alles ficken. Mhm. Tut mir leid. Ja, aber so ist es nun mal. Und das möchte ich aber nicht, weil ich auf keinen Fall irgendwelche Geschlechtskrankheit haben möchte. Da bin ich schon mal beruhigt, dass du das so siehst. Mhm. So, dieser Blowjob passiert dann im Auto. Davon gehe ich aus. Ja. Ne? Ja. Da steigst du ein, erledigst das sehr schnell und dann gab es auch schon mal den Fall, lässt du dich vorher bezahlen oder wenn es passiert ist? Nein, immer vorher. Immer vorher, das heißt... Immer vorher, weil die könnten ja auch kein Geld dabei haben. Genau, alles, das wollte ich gerade fragen, ja. Nee, da sowas, das wäre einfach nur schwachsinnig, ne? Gibt es auch Geschlechtsverkehr im Auto? Wollen Sie das auch? Ja. Was kostet der? Also Geschlechtsverkehr kostet 80. 80. 80, nicht 87. Nein. 80 im Auto, Geschlechtsverkehr im Auto, 80 ja, Euro? Ja, es kommt immer drauf an. Also an manchen Tagen mache ich 75, manchmal 80. Wenn ich so drauf bin gerade, ja. Und wenn du mit denen in ein Hotel fährst, was nimmst du dann? Dann nehme ich genauso viel. Ist derselbe Job. Die bezahlen ja das Hotel dann. Also. Achso, ich dachte, das wäre dann ein bisschen teurer, wenn du eine Weile weg bist, dann von deinem Arbeitsplatz quasi. Nee, also ich habe halt, also die Straße ist halt so bekannt dafür so und in der Nähe sind auch so Hotels, die für sowas gebaut sind, sage ich mal. Ne? Also die kennen das ja schon. Und das sind gerade noch 5 Minuten Fußweg oder sowas. Okay. Lisa, halt mal das Telefon anders. Du bist gerade ein bisschen schlecht zu verstehen. So ist besser. So ist besser, ja, genau. Du arbeitest du ganz für dich allein und eigenständig? Ja. Da ist niemand. Komplett allein. Läuft das ohne Probleme? Ja, also ich habe bisher, also ich habe eine Freundin, die, sage ich mal, der habe ich das gesagt, dass ich halt abends als Hure arbeite. Und dann habe ich so ihr so gesagt, also es könnte mal sein, dass ich dir eine SMS schicke oder ich anrufe oder so und dann mal halt irgendwas los ist. Zur Absicherung. Genau, dass ich halt, ja genau, dass ich halt jemanden habe. Aber das musste ich erst 2-3 Mal Gebrauch von machen. Also einmal war ein Typ beim Sex halt sehr, sehr, sehr, sehr, ne, mit Schlagen auf dem Arsch und sowas alles und auch ins Gesicht teilweise. Du musst es wieder anders halten. Du bist gerade wieder nicht gut zu verstehen. So? Nee, jetzt geht die Leitung gerade leider Gottes ein bisschen weg. Red mal einfach weiter, vielleicht stabilisiert es sich wieder. Aber das ist nicht so. Okay, jetzt. Ich rede einfach. Jetzt geht's wieder. Da? Jetzt wieder gut, ja. Okay, okay, also du musstest die aktivieren, diese SMS-Hilfestellung. Ja, und ja. Ging es denn gut aus? Ja, es ging alles gut aus, ja. Warum arbeitest du auf der Straße und nicht in einem Club? Weil ich im Club, ich weiß nicht, ich mag die Atmosphäre dann nicht, weil da sind ganz viele, da kommen ganz viele hin und es ist halt alles so familiär irgendwie, weil es in einem Haus ist, da sind ganz viele andere und so. Und da auf der Straße ist das so, da kann ich hin, dann kann ich wieder weg. So, und dann habe ich da keinen Bezug zu irgendwie. So. Das kann man vielleicht nachvollziehen, vielleicht nicht, aber... Wer weiß aus deinem privaten Umfeld, dass du das machst? Also meine Freundinnen, also nicht alle, so 2-3 wissen das. Meine Familie weiß es nicht. Denen sage ich, ich arbeite da irgendwo am Supermarkt in der Kasse. Also es ist mir nicht peinlich, aber es ist halt in unserer Gesellschaft nicht so angesehen. Nee, und man wird schnell verurteilt. Natürlich, natürlich. Wie würde deine Familie, deine Eltern reagieren, wenn die das rausbekommen? Ich weiß es echt nicht. Also ich hatte das schon mal, dass da fast eine Freundin sich verplappert hätte. Das kann passieren. Oder dass jemand vorbeikommt, der deine Eltern kennt und denen das hinterher erzählt. Ja, aber zum Glück hatte ich, also ich könnte mir echt nicht vorstellen, wie die reagieren würden. Insofern wäre es vielleicht doch klüger, es denen zu sagen, dass die das nicht, damit sie es nicht irgendwie von anderen Leuten erfahren. Ja, aber ich traue mich das noch nicht, ehrlich gesagt. Also, weil die wohnen auch weiter weg. Also die wohnen 2-3 Stunden weg und denen geht es gesundheitlich auch nicht so gut momentan. Du hast überhaupt gar keine Idee, wie die reagieren könnten. Also ich denke, dass sie erstmal ausschippen würden. Definitiv. Aber ich glaube nicht, dass sie mir das versuchen würden zu verbieten oder, keine Ahnung, irgendwie dafür schlagen würden oder so. Also das denke ich nicht. Aber ich glaube schon, dass sie irgendwie gekränkt wären. Ja. Hast du einen Freund auch zurzeit? Nee, zurzeit nicht. Also ich hatte einen. Dem habe ich dann auch erzählt, dass ich Hure bin. Und hat er auch Schluss gemacht, weil er damit nicht klargekommen ist. Ist es das wert, dass du vielleicht deshalb keine Liebe findest? Ja, ich mache es halt jetzt wirklich nur so in der Zwischenzeit so. Aber eigentlich will ich an eine Hochschule gehen. Aber ich habe noch keinen Platz gekriegt und ich mache jetzt einfach nur so, um mir die Zeit zu vertreiben, damit dass ich Geld habe. Was willst du denn studieren? Also ich möchte Veranstaltungstechnik studieren. Mhm. Und da war halt der Studiengang voll dieses Jahr. Und deswegen, ja. Bist du dir so sicher, dass du dann auch den Absprung wieder schaffen wirst? Ja, ich glaube schon, weil also es macht mir so Spaß und so, aber das ist auch nun auch nicht so, dass ich jetzt denke, ich könnte ohne diesen Job nicht leben. Mhm. Du sagst, es macht dir Spaß. Das ist für mich immer eine interessante Frage, wenn ich mich mit Huren unterhalte. Da gibt's eine Fraktion, die sagen mir immer, das ist mein Job und das ziehe ich professionell ab, aber ich habe in dem Sinne keinen sexuellen Spaß dabei. Und dann gibt's eine andere Fraktion, das sind aber wenigere, mit denen ich bisher gesprochen habe, die sagen mir, ja, ich habe Spaß und ich habe auch einen Orgasmus dabei. Wie ist das bei dir? Also ich sag ganz klar, ich habe dabei Spaß und ich habe auch einen Orgasmus dabei. Wieso nicht? Wenn der Sex gut ist, dann... Ist das bei den anderen Mädels auch so? Ja, unterhaltet euch doch bestimmt untereinander. Also bei mir sind wirklich auch viele, die das machen. Ich mache es, weil es mein Job ist. Mhm. Ich habe auch viele Familienmütter, die ihre Familie nicht ernähren können. Das finde ich auch immer sehr schade, wenn ich sowas höre, dass sie da quasi keinen anderen Weg finden, auch in unserem Deutschland so, ne? Dass Frauen sich prostituieren müssen, weil sie ihre Kinder nicht ernähren können, ne? Aber schlimm, ja, schlimm. Ja. Nee, aber ich habe wirklich so ein paar Frauen auch kennengelernt, denen das auch Spaß gemacht hat, so, die genauso mit Einstellung dran gehen wie ich. Aber die meisten tun es doch wirklich, weil es ein Job ist, weil man damit schnell Geld machen kann. Ja. Also, liebe Lisa, ich wünsche dir, dass du den Weg da rausfindest, weil ich glaube, dass es nur ganz wenige Frauen gibt, die wirklich so stabil sind, dass sie unbeschadet so einen Job machen können. Unbeschadet, was die Psyche und die Seele anbelangt. Das wirst du wahrscheinlich auch schon wissen und auch schon gesehen haben, dass es doch viele tragische Fälle auch gibt, Biografien gibt. Ich wünsche dir, dass du den Weg rausfindest und irgendwann einen ganz normalen Beruf machst. Und dann hast du halt eine sehr ungewöhnliche Erfahrung gemacht, die so natürlich kaum jemand gemacht hat. Und das hast du denen voraus. Ja. Ungewöhnliche Erfahrungen hatte ich wirklich sehr viele. Ja, das glaube ich. Ich wünsche dir alles Gute und vielen Dank für deinen Anruf. Dankeschön. Tschüss. Ciao, Lisa. Tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir noch ganz kurz die Conny. Die Conny ist 33. Guten Morgen, Conny. Hallo, guten Morgen. Hallo, Conny. Ich gucke gerade mit Erschrecken auf die Uhr und sehe, dass es schon sehr spät ist. Aber leg mal schnell los. Ja, also ich werde halt auf der Straße gedemütigt, wegen meines Äußeren, weil ich halt stark übergewichtig bin. Wie viel wiegst du denn? So ungefähr 160. Und wie groß bist du? Auf 1,63. Ja. Und inwiefern wirst du gedemütigt auf der Straße? Also ganz oft sind es nur Blicke, weil die Leute zu feig sind. Aber dann halt ja, oh, schau mal, und flüstern. Und manche sprechen es aber halt dann auch direkt an und auch laut oder zeigen drauf auf mich. Oder echt, ja. Die Leute sprechen das laut an, sodass du das auch hörst? Ja, ja, klar. Ist das dreist und unverschämt? Wie? Das ist ständig. Also vor 2 Wochen, da ist es an einem Tag gleich 3-mal passiert. Was sagen die Leute denn dann? Ja, also da war es ein älterer Herr, der dann zu seiner Frau gesagt hat, ah, schau dir die an, wie die rumläuft und sowas sollte nicht auf Straße, so auf die Art. Und die sagen das sind bewusst so laut, damit du das auch wirklich hörst? Ja. Wie reagierst du denn darauf? Es kommt immer darauf an, wie es mir gerade so geht und also an dem Tag konnte ich erstmal gar nicht reagieren, weil es dann schon das 3. Mal war und ich mir dachte, hallo, was ist heute los? Mhm. Mir wäre dann schon noch was eingefallen und ich habe ihn dann nur recht böse angeschaut und habe mir gedacht, sag nur ein Wort, dann kommt auch von mir was zurück. Mhm. Weil, also ich muss sagen, er selbst war jetzt nicht unbedingt der Schlankste. Ja, das sind die Richtigen dann. Das sind die Richtigen. Und wie lange bist du denn schon übergewichtig? Ja, eigentlich hat es so in der Pubertät angefangen und in meiner Beziehung ist es dann immer schlimmer geworden. Ah, das heißt, du erlebst das schon viele, viele Jahre. Ja. Hast du den Eindruck, dass es so in der jetzigen Zeit schlimmer, in dem ganzen Schönheits- und Schlankheitswahn schlimmer geworden ist als früher? Ja, auf jeden Fall. Also ich gehe ja nicht mal irgendwie zum Schwimmen oder so, weil das halte ich gar nicht auf. Ich glaube, da muss man sich Strategien überlegen, wie man damit umgeht und wie man da kontert. Sonst, ja, auf jeden Fall. Man darf da nicht verletzbar sein, weil das ist ja, Das ja, es ist halt immer relativ, wie gut die eigene Laune dann an dem genau. Tag auch ist. Oder wie stabil man ist. Wie schlagfertig man dann genau, gerade genau. ist. Mensch, das tut mir sehr leid, Conny. Das ist wirklich unter aller Sau, dass Menschen so etwas machen. Das ist so gemein und so ohnegleichen. Sollten halt vor ihrer eigenen Tür markieren. Absolut. Ich freue mich, dass wir noch, wenn auch sehr kurz, nur miteinander gesprochen haben. Aber ich freue mich, dass du dran warst. Alles okay. Gute, liebe Conny. Jo, danke. Tschüss, ciao. In der Technik, Dennis Eickmeier. Bis morgen. Ciao.